Nun rückt Hippolyta die Hochzeitsstunde mit Eil heran. 4 frohe Tage bringen den heiß ersehnten neuen Mond. Doch oh, wie langsam nimmt der Alte ab. 4 Tage tauchen sich ja schnelle Nächte. 4 Nächte träumen schnell die Zeit hinweg. Dann soll der Mond gleich einem Silberbogen am Himmel neu gespannt die Nacht beschauen von unserem Hochzeitsfest, mein Theseus. So sei's, Hippolyta. Geh, Philostrat, berufe die junge Welt Athens zu Lustbarkeiten. Erweck den raschen, leichten Geist der Lust. Den Gram verweise hin zu Leichenzügen. Der bleiche Gast geziemt nicht unserem Pomp. Jawohl, mein Herzog, es soll gleich geschehen. Großen Theseus, unserem Herzog, heil. Heil, heil. Mein guter Egeus, Dank. Was bringst du Neues? Verdrussesvoll erscheine ich und verklage mein Kind hier, meine Tochter Hermia. Tritt her, Demetrius. Erlauchter Herr, dem da Demetrius versprach zum Weib ich sie. Tritt her, Lysander. Und mein gnädiger Fürst, der da betörte meines Kindes Herz. Ich soll? Ja, du, Lysander. Liebespfänder hast du mit ihr getauscht. Mit falscher Stimme sangst du im Mondlicht unter ihrem Fenster ihr schlecht gereimte Lieder falscher Liebe. Entwandtest meiner Tochter Herz mit List, verkehrtest ihren kindlichen Gehorsam in eigensinnigen Trotz. Und nun, mein Fürst, verspricht sie hier vor eurer Hoheit nicht, sich dem Demetrius zu ehen. So fordere ich das alte Bürgervorrecht von Athen, mit ihr, wie sie mein eigen ist, zu schalten. Was sagt ihr, Hermia? Lasst euch raten, Kind. Demetrius ist doch ein wackerer Mann. Lysander auch. An sich betrachtet wohl. So aber, da des Vaters Stimme ihm fehlt, müsst ihr für wackerer doch den anderen achten. Oh, sähe mein Vater nur mit meinen Augen. Euer Auge muss nach seinem Urteil sehen. Ich bitte euch, gnädiger Fürst, mir zu verzeihen. Doch dürft ich mich zu fragen unterstehen, was ist das Härteste, das mich treffen kann, verweigere ich dem Demetrius die Hand? Im dumpfen Kloster ewig eingesperrt, wenn ihr der Wahl des Vaters widerstrebt, als unfruchtbare Schwester zu verharren. So will ich leben, gnädiger Herr, so sterben, ehe ich den Freiheitsbrief des Mädchentums der Herrschaft dessen überliefern will, dem mein Gemüt die Huldigung versagt. Nehmt euch Bedenkzeit auf den nächsten Neumond, den Tag, der zwischen mir und meiner Lieben den ewigen Bund der Treu besiegeln wird. Auf diesen Tag bereitet euch, Demetrius zum Gatten anzunehmen oder schwört auf ewig an Dianens Weihaltar Ehelosenstand und Abgeschiedenheit. Gebt Holde nach. Gib gegen meine Rechte, Lysander, deinen kahlen Anspruch auf. Demetrius, ihr habt des Vaters Liebe. Nehmt ihn zum Weibe, lasst mir Hermia. Ganz recht, du Spötter. Meine Liebe hat er. Was mein ist, wird ihm meine Liebe geben. Und sie ist mein. Und alle meine Rechte an sie verschreibe ich dem Demetrius. Ich bin mein Fürst so edlen Stamms wie er, so reich an Gut. Ich bin an Liebe reicher. Mein Glücksstand hält auf alle Weise die Waag dem Seinigen, wo er nicht überwiegt. Und dies gilt mehr als jeder Ruhm. Ich bin es, den die schöne Hermia liebt. Wie sollte ich nicht bestehen auf meinem Recht? Demetrius, ich will's auf seinen Kopf beteuern, brüte sonst um Helena. Und sie, das holde Kind, schwärmt nun für ihn. Ich muss gestehen, dass ich dies auch gehört und mit Demetrius davon zu sprechen mir vorgesetzt. Nur da ich überhäuft mit eigenen Sorgen bin, entfiel es mir. Doch ihr, Demetrius und Egeus, kommt. Ihr müsst jetzt mit mir gehen, weil ich mit euch Verschiedenes insgeheim verhandeln will. Ihr, schöne Hermia, rüstet euch dem Sinn des Vaters, eure Grillen anzupassen. Denn sonst erfüllet sich Athens Gesetz, das wir auf keine Weise schmälern können. Hippolyta. Wie geht's? Kommt, meine Traute. Ihr, Egeus und Demetrius, geht mit. Dienstwillig und mit Freuden folgen wir. Nun, liebes Herz, warum so blass die Wange? Wie sind die Rosen doch so schnell verwelkt? Vielleicht, weil Regen fehlt, womit gar wohl sie mein umwölktes Auge netzen könnte. Weh mir! Nach allem, was ich jemals las und jemals hört in Sagen und Geschichten, rann nie der Strom der treuen Liebe sanft. Bald ungleich war an Stand sie und Geburt. O Qual, zu hoch vor Niedrigen zu knien. Bald war sie in den Jahren missgepaart. O nur Spott, zu alt mit Jungfer ein zu sein. Bald hing sie ab von der Verwandtenwahl. O Tod, mit fremdem Aug den Liebsten wählen. Und war auch Sympathie in ihrer Wahl. So stürmte Krieg, Tod, Krankheit auf sie ein und macht ihr Glück gleich einem Schalle flüchtig, wie Schatten wandelbar, wie Träume kurz. Wenn Leid denn immer treue Liebe traf, so lass Geduld uns durch die Prüfung lernen, weil Leid der Liebe so geeignet ist, wie Träume, Seufzer, stille Wünsche, Tränen. Ein guter Glaube. Hör den Herrn ja. Es liegt nur 7 Meilen von Athen, das Haus einer alten Witwe meiner Muhme. Sie achtet mich wie ihren einzigen Sohn. Dort, Holde, darf ich mich mit dir vermählen. Dorthin verfolgt das grausame Gesetz Athens uns nicht. Liebst du mich denn, so schleiche aus deines Vaters Hause morgen Nacht und in dem Wald, in der Meile von der Stadt, wo ich einmal mit Helena dich traf, um einen Maienmorgen zu begehen, da will ich deiner warten. Mein Lysander, ich schwöre es dir bei Amors stärkstem Bogen, bei seinem besten goldgespitzten Pfeil und bei der Unschuld von Citherens Tauben, bei dem, was Seelen knüpft in Lieb und Glauben, bei jedem Schwur, den Männer je gebrochen, mehr an der Zahl als Frauen je gesprochen. Du findest sicher morgen Mitternacht mich an dem Platz, wo wir es ausgemacht. Halt, liebe Wort! Sieh, da kommt Helena. Gott grüß euch, schönes Kind. Wohin soll's gehen? Schön nennt ihr mich? Nein, widerruft dies schön. Euch liebt Demetrius, beglückte Schöne. Ein Angelstern ist euer Aug, die Töne der Lippe süßer, als der Lerchelied dem Hirten scheint, von alles grünt und blüht. O, lehrt mich, wie ihr blickt. Durch welche Kunst hängt so Demetrius an eurer Gunst? Er liebt mich stets, trotz meiner finstern Mienen. O, lernte das mein Lächeln doch von ihnen. Ich fluch ihm, doch das nährt sein Feuer nur. Ach, hegte solche Kraft mein Liebesschwur. Je mehr gehasst, je mehr verfolgt er mich. Je mehr geliebt, je ärger hasst er mich. Getrost. Ich werde ihm mein Gesicht entziehen. Lysander wird mit mir von hinnen fliehen. Lass Helena dir unseren Schluss vertrauen. Wann morgen Phöbe die begrünten Auen mit ihrer perlenfeuchten Schmuck betaut und ihre Stirn im Wellenspiegel schaut, wann still und Nacht verliebten Raub verhehlen, dann wollen wir zum Tor hinaus uns stehlen. Und in dem Wald, wo oftmals ich und du auf Veilchenbetten flogen sanfter Ruh, wo unsere Herzen schwesterlich einander sich öffneten, da trifft mich mein Lysander. Leb wohl, Gespielin. Bete für uns beide. Demetrius sei deines Herzens Freude. Lysander, halte Wort. Was lieb erquickt, wird unserem Blick bis morgen Nacht entrückt. Das will ich. Lebet wohl nun, Helena. Der liebe Lohn sei eurer Liebe nah. Leb wohl. Wie kann das Glück so wunderlich doch schalten? Ich werde für so schön wie sie gehalten. Was hilft es mir, solange Demetrius nicht wissen will, was jeder wissen muss? Wie Wahn ihn zwingt, an Hermias Blick zu hangen, vergöttere ich ihn, von gleichem Wahn befangen. Eh Hermia meinen Liebsten musst entführen, ergoss er mir sein Herz in 1000 Schwüren. Doch kaum erwärmt von jener neuen Glut, verrann, versiegte diese wilde Flut. Jetzt gehe ich Hermias Flucht ihm mitzuteilen. Er wird ihr nach zum Walde morgen eilen. Und wenn er Dank für den Bericht mir weiß, so kaufe ich ihn um einen teuren Preis. Doch will ich mich für meine Mühe zu laben hin und zurück des holden Anblick haben. unsere ganze Kumpanei beisammen. Ja. Peters Quint, es wäre am besten, ihr rieft jetzt alle Mann für Mann auf, so wie es die Liste gibt. Hier ist der Zettel. Hier. Unsinn, hier ist der Zettel von jedermanns Namen, der in ganz Athen für tüchtig gehalten wird, in unserem Zwischenspiel vor dem Herzog und der Herzogin zu agieren, an seinem Hochzeitstag zum Nachtisch. Erst guter Peters Quint, sagt uns, wovon das Stück handelt. Wetter, unser Stück ist die höchst klägliche Komödie und der höchst grausame Tod von Pyramus und Thisbe. Das ist ein sehr gutes Stück, ich sag's euch, und lustig, ja. Nun, guter Peters Quint, ruft die Akteurs nach dem Zettel auf. Meisters, stellt euch hier auseinander. Antwortet, wie ich euch rufe. Klaus Zettel, der Weber. Hier, sagt, was für einen Part ich habe und dann weiter. Ja, ihr, Klaus Zettel, seid als Pyramus angeschrieben. Halt, was ist Pyramus? Ein Liebhaber oder mehr ein Tyrann? Ein Liebhaber, der sich auf die artigste Manier vor Liebe umbringt. Ja. Das wird einige Tränen kosten, Freunde. Also wenn ich das mache, dann achtet nur auf die Augen der Zuhörer. Ich sag euch, ich will eine Wasserflut erregen in ihren Augen, denn ich werde ja wahrscheinlich einigermaßen da lamentieren, nicht? So, und nun zu den übrigen. Franz Flaut, der Bettenleger. Eigentlich, Squenz, habe ich ja das beste Genie zu einem Tyrannen. Ich könnte so richtig einen Herkules kostbarlich spielen oder eine Rolle, wo man eben alles so kurz und klein schlägt. Ist gut. Das ist so mein Genie. Nur die übrigen Akteurs, ja. Also Franz Flaut, der Belgenflicker. Hier, Peter Squenz. Flaut, ihr müsst Thisbe über euch nehmen. Was ist Thisbe? Ein irrender Ritter? Es ist das Fräulein, das Pyramus lieben muss. Nee, meiner See, lasst mich keine Weiberrolle machen. Ich kriege ja schon Bart. Ihr sollt in einer Maske spielen und ihr könnt so fein sprechen, als ihr wollt. Peter Squenz, ja, Zettel. Wenn ich das Gesicht verstecken darf, dann gebt mir doch die Thisbe auch. Ja. Ich will mit einer schrecklich feinen Stimme reden. Ach, liebster Schön, dein Thisbe schön und Fräulein schön. Nein. Ihr müsst den Pyramus spielen und Flaut, ihr die Thisbe. Meint ihr? Ja. Na gut. Weiter. Mats Schlucker, der Schneider. Hier, Peter Squenz. Mats Schlucker, ihr müsst Thisbes Mutter spielen. Ach so, ja. Zum Schnauz, der Kesselflicker. Hier, Peter Squenz. Ihr Pyramus Vater, ich selbst Thisbes Vater. Schnock, der Schreiner, ihr das Löwenrolle. Und so werden halt eine Komödie in den Schick gebracht. Habt ihr das Löwenrolle aufgeschrieben? Bitte euch, wenn ihr sie habt, so gebt sie mir, denn ich habe einen schwachen Kopf zum Lernen. Ihr könnt sie extempore machen, es ist nichts wie brüllen. Peter Squenz. Ja, Zettel. Peter Squenz, lasst mich den Löwen auch spielen. Ich will brüllen, dass es einem Menschen im Leibe wohltun soll, mich zu hören. Ich will brüllen, dass der Herzog sagen soll, nochmal brüllen. Ich dachte so, Peter Squenz, hört. Ihr könnt keine Rolle spielen als den Pyramus. Aber Peter Squenz, den Pyramus. Das ist ein Mann mit einem süßen Gesicht. Aha. Ein hübscher Mann. Naja, dann ja. Wie man ihn nur an Festtagen verlangen kann. Aha. Ein charmanter, artiger Kavalier. Und derhalb müsst ihr Blatterdings den Pyramus spielen. Gut. Ihr wisst ja, ich nehm's auf mich. Sagt nur eins, in was für einem Bart könnte ich ihn am besten interpretieren? Was für einem ihr wollt. Ich will ihn machen, beispielsweise in dem strohfarbenen Bart. Ja. Oder doch besser in dem orange-gelben Bart. Ja. Oder in dem Karmesinroten. Ja, oder Peter Squenz, vielleicht in dem Quittgelben. Ja. Also hier, Meister, sind oder eure Rollen. Roten, oder und ich muss euch bitten, ermahnen, untersuchen, sie bis morgen Abend auswendig zu wissen. Ja. Trefft mich in dem Schlosswalde eine Meile von der Stadt, beim Mondschein. Da wollen wir probieren. Denn wenn wir in der Stadt zusammenkommen, werden wir ausgespürt, kriegen Zuschauer und die Sache kommt aus. Aha. Also adieu. Adieu. Adieu, bitte. Thank you. Hey, Geist, wo geht die Reise hin? Über Täler und Höhen, durch Dornen und Steine, über Gräben und Zäune, durch Flammen und Seen, wandlich schlüpf ich überall, schneller als des Mondes Ball. Der Elfenkönigin ich diene, erfrischt durch Tau zertretenes Grün. Die Primeln sind ihr Hofgeleit, ihr seht die Fleck im Kelch verstreut. Das sind Rubinen, Feengaben, wodurch sie süß mit Düften laben. Nun such ich Tropfen Taus hervor und häng ne Perl in jeder Primel Ohr. Leb wohl, du täppischer Geselle. Der Zug der Königin kommt auf der Stelle. Der König will sein Wesen nachts hier treiben. Warnt nur Titania, entfernt zu bleiben, weil Oberon vor wildem Grimme schnaubt, dass sie ein indisch Fürstenkind geraubt, als Edelknabe künftig ihr zu dienen. Kein schöneres Bübchen hat er Tag beschienen und eifersüchtig fordert Oberon ihn, den rauen Forst als Knappe zu durchziehen. Doch sie versagt durchaus den holden Knaben, begrenzt ihn, will an ihm sich einzig laben. Nun treffen sie sich nie in Wies und Hain am klaren Quell bei lustigem Sternenschein. So zanken sie zu aller Elfen Schrecken, die sich geduckt in Eichelnäpfe stecken. Wenn du nicht ganz dich zu verstellen weißt, so bist du Droll, der schlaue Poltergeist, der oft bei Nacht den Wanderer irreleitet, dann schadenfroh mit Lachen ihn begleitet. Doch wer dich freundlich grüßt, dir Liebes tut, dem hilfst du gern. Alles gelingt ihm gut. Bist du der Kobold nicht? Du hast's geraten. Ich schwärme nachts umher auf solchen Taten. Oft lacht bei meinen Scherzen Oberon. Ich locke wiehernd mit der Stute Ton den Hengst, den Haber kitzelt in der Nase. Auch lausche ich wohl in der Gevatterin Glase, wie ein gebratener Apfel, klein und rund. Und wenn sie trinkt, fahr ich ihr an den Mund, dass ihr das Bier die platte Brust betriefet. Zuweilen hält, in Trauermeer vertiefet, die weise Muhme für den Schemel mich. Ich gleit ihr weg, sie setzt zur Ede sich auf ihren Steiß und schreit radauz und hustet. Der ganze Kreis hält sich die Seiten, brustet, lacht immer lauter dann und niest und schwört, ein solcher Spaß sei immer noch erhört. Mach Platz nun, Elfe. Hier kommt Oberon. Hier, meine Königin. Nun, Droll, mach dich davon. Schlimm treffen wir beim Mondenlicht, du stolze Titania. Wie? Oberon ist hier der Eifersüchtige? Elfen schlüpft von hinnen, denn ich verschwor sein Bett und sein Gespräch. Vermessener Halt! Bin ich nicht dein Gemahl? So muss ich wohl dein Weib sein. Doch ich weiß die Zeit, dass du dich aus dem Feenland geschlichen und Minne der verliebten Philida gesungen hast. Und warum kommst du jetzt von Indiens entferntestem Gebirg, als weil, ei, denk doch, weil die Amazone dein Heldenliebchen sich vermählen will? Da kommst du denn, um ihrem Bette Heil und Segen zu verleihen. Titania, wie kannst du dich vermessen anzuspielen auf mein Verständnis mit Hippolyta, da du doch weißt, ich kenne deine Liebe zum Theseus. Ja, warst du nicht schuld, dass er der schönen Ägle Treue brach, der Ariadne und Antiopa? Das sind die Grillen deiner Eifersucht. Und nie seit Sommers Anfang trafen wir auf Hügeln noch im Tal, in Wald noch Wiese uns an und tanzten nach des Windes Pfeifen, dass dein Gezänk uns nicht die Lust verdarb. Drum sog der Wind, der uns vergeblich pfiff, als wie zur Rache böse Nebel auf vom Grund des Meers. Die fielen auf das Land und machten jeden winzgen Bach so stolz, dass er des Bettes Dämme niederriss. Drum schleppt der Stier sein Joch umsonst, der Pflüger vergeudet seinen Schweiß. Das grüne Korn verfault, ehe seine Jugend Bart gewinnt. Den Menschenkindern fehlt die Winterlust. Kein Sang noch Jubel macht die Nächte froh. Drum hat der Mond, der Flutenoberherr, vor Zorne bleich die ganze Luft gewaschen und fieberhafter Flüsse viel erzeugt. Durch eben die Zerrüttung wandeln sich die Jahreszeiten. Der Lenz, der Sommer, der Zeitigen, der Herbst, der zornige Winter, sie alle tauschen die gewohnte Tracht. Und die erstaunte Welt erkennt nicht mehr an ihrer Frucht und Art, wer jeder ist. Und diese ganze Brut von Plagen kommt von unserem Streit, von unserem Zwiespalt her. Wir sind davon die Stifter und Erzeuger. So hilf dem ab. Es liegt an dir. Warum kränkt ihren Oberon Titania? Ich bitte nur ein kleines Wechselkind zum Edelknaben. Gib dein Herz zur Ruhe. Dein Feenland kauft mir dies Kind nicht ab. Denn seine Mutter war aus meinem Orden und hat in Indiens gewürzter Luft gar oft mit mir die Nächte weggeschwatzt. Ein sterblich Weib starb sie bei der Geburt. Und ihr zulieb erziehe ich nun das Kind. Und ihr zuliebe gebe ich es nicht weg. Wie lange denkt ihr hier im Hain zu weilen? Vielleicht bis nach des Theseus Hochzeitsfest. Wollt ihr in unseren Ringen ruhig tanzen und unsere lustigen Mondscheinspiele sehen, so kommt mit uns. Wo nicht, vermeidet mich. Und ich will nie mich nahen, wo ihr haust. Gib mir das Kind, so will ich mit dir gehen. Nicht um dein Königreich. Ihr Elfen, fort mit mir. Denn Zank erhebt sich, weil ich länger hier. Gut, zieh nur hin. Du sollst aus diesem Walde nicht eher, bis du mir den Trotz gebüßt. Mein guter Droll? Mein Fürst? Komm her. Kennst du die Blume? Sonst milchweiß, purpur nun durch Amors Wunde. Die Mädchen nennen's Lieb im Müßiggang. Ich kenne sie. Hol mir die Blumen. Ich wies dir einst das Kraut. Ihr Saft, geträufelt auf entschlafene Wimpern, macht Mann und Weib in jede Kreatur, die sie zunächst erblicken, toll vergafft. Hol mir das Kraut. Doch komm zurück, bevor der Leviathan eine Meile schwimmt. Rund um die Erde ziehe ich einen Gürtel. In 4x10 Minuten. Hab ich nur den Saft erst. So belausch ich, wenn sie schläft, Titania, und träufle ihn ihr ins Auge. Was sie zunächst erblickt, wenn sie erwacht. Sei es Löwe, sei es Bär, Wolf oder Stier. Sie soll's verfolgen mit der Liebesinn. Und ehe ich sie von diesem Zauber löse, wie ich's vermag mit einem anderen Kraut, muss sie mir ihren Edelknaben lassen. Doch still, wer kommt hier? Ich bin unsichtbar und will auf ihre Unterredung horchen. Demetrius, Demetrius, Demetrius. Ich lieb dich nicht, verfolge mich nicht mehr. Wo ist Lysander und die schöne Hermia? Ihn töten möchte ich gern. Sie tötet mich. Du sagtest mir von ihrer Flucht hierher. Nun bin ich hier, bin in der Wildnis wild, weil ich umsonst hier meine Hermia suche. Fort, heb dich hinweg und folge mir nicht mehr. Du ziehst mich an, hartherziger Magnet. Lass ab, mich anzuziehen, so habe ich dir zu folgen keine Macht. Lock ich euch an und tue ich schön mit euch? Sag ich euch nicht die Wahrheit rundheraus, dass ich euch nimmer lieb und lieben kann? Und eben darum lieb ich euch nur mehr. Oh, reiz nicht zu sehr den Abscheu meiner Seele. Mir ist schon übel, blicke ich nur auf euch. Und mir ist übel, blicke ich nicht auf euch. Ihr tretet eurer Sittsamkeit zu nah, da ihr die Stadt verlasst und einem Mann euch in die Hände gebt, der euch nicht liebt. Da ihr den Lockungen der stillen Nacht und einer öden Stätte bösem Rat das Kleinod eures Mädchentums vertraut. Zum Schutzbrief dienet eure Tugend mir. Es ist nicht Nacht, wenn ich euer Antlitz sehe. Drum glaube ich jetzt, es sei nicht Nacht um mich. Auch fehlt's hier nicht an Welten von Gesellschaft. Denn ihr seid ja für mich die ganze Welt. Wie kann man sagen nun, ich bin allein, da doch die ganze Welt hier auf mich schaut. Ich laufe fort, verberge mich im Busch und lasse dich der Gnade wilder Tiere. Das Wildeste hat nicht ein Herz wie du. Ich steh nicht länger Rede. Lass mich gehen. Wo du mir folgst, so glaube sicherlich, ich tue dir im Walde Leides noch. Ich folge dir und finde Wonn in Not. Gib die geliebte Hand mir nur den Tod. Geh, Nymphe, nur. Er soll uns nicht von hinnen, bis du ihn fliehst und er dich will gewinnen. Hast du die Blumen? Willkommen, Wildfang. Da ist sie. Seht. Ich bitte dich, gib sie mir. Wie schön sie leuchtet. Weiß und brennend rot. Ich weiß den Hügel, wo man Quendel pflückt. Wo aus dem Gras Viol und Maßlieb nickt. Doch ruht Titania halbe Nächte kühl in Lauben, eingewiegt durch Tanz und Spiel. Ich netz ihr Aug mit dieser Blume Saft, der ihr den Kopf voll schnöder Grillen schafft. Nimm auch davon und such in diesem Holze. Ein holdes Mädchen wird mit sprödem Stolze von einem Jüngling, den sie liebt, verschmäht. Salb ihn, doch so, dass er die Schön erspäht, sobald er aufwacht. Am athenischen Gewand wird ohne Mühe der Mann von dir erkannt. Verfahre sorgsam, dass mit heißem Triebe als sie den Liebling, er sie wieder liebe. Mich triffst du vor dem ersten Hahnenschrei. Verlasst euch, Herr, auf eures Knechtes treu. Feensang. Dann auf ein Drittelchen Minute fort. Ihr tötet Raupen in den Rosenknospen. Ihr andern führt mit Fledermäusen Krieg, bringt ihrer Flügel bald als Beute heim, den kleinen Elfen Röcke draus zu machen. Ihr endlich sollt den Kauz, der nächtlich kreischt und über unsere schmucken Geister staunt, von uns verscheuchen. Singt mich nun in Schlaf, an eure Dienste dann und lasst mich ruhen. Und fort. Eine halte Wache dort. Hierher, mein Fürst. Titania schläft. Finden wir dich träumend schon? Nunmehr rächt sich, Oberon. Blume, lieb im Müßiggang, machet jeden liebeskrank. Was du wirst erwachend sehen, wählest dir zum Liebchen schön, seinetwillen Schmacht und Stöhn, sei es Brummbär, Kater, Luchs, Borstger, Eber oder Fuchs, was sich zeigt an diesem Platz, wenn du aufwachst, wird dein Schatz, sehst du gleich die ärgste Fratz. Kaum tragen, Hermia, euch noch die Füße. Und ich gestehe es, ich verlor den Pfad. Ach. Wollt ihr, so lasst uns ruhen, meine Süße, bis tröstend sich das Licht des Tages naht. Ach ja, Lysander, sucht für euch ein Bette. Der Hügel hier sei meine Schlummerstätte. Ein Rasen dient als Kissen für uns zwei. Ein Herz, ein Bett, zwei Busen, eine Treue. Ich bitte euch sehr, um meinetwillen, lieber, liegt nicht so nah, liegt weiter dort hinüber. Der Raum sei zwischen uns. Gut Nacht. Schlaf süß. Dein Lieben nur mit deinem Leben schließ. Amen. So holder Bitte stimm ich bei. Mein Herz soll brechen, bricht es je die Treu. Mög alle Ruh des Schlafes bei dir wohnen. Des Wunsches Hälfte soll den Wünscher lohnen. Droll auch den Wald durchstrich, kein Athener zeigte sich zum Versuch auf seinem Auge, was dies Liebesblümchen tauge. Aber wer, oh Still und Nacht, liegt da in Athenertracht? Er ist's, den mein Herr gesehen, die Athenerin verschmähen. Und hier schläft auch ruhig und gesund das Mädchen auf dem feuchten Grund. Die Arme darf nicht liegen nah dem Schlagetod der Liebe da. Hei, das war ein guter Fang, hilf mir, lieb, im Müßiggang. Allen Zauber dieses Taus, Flegel gieß ich auf dich aus. Wachst du auf, so scheucht den Schlummer dir vom Aug der Liebe Kummer. Nun erwach, ich geh davon, denn ich muss zum Oberon. Demetrius, geliebter Mörder, steh! Oh, quäle mich nicht so! Fort jetzt! Ich geh! Die tolle Jagd, sie macht mir weh und bange. Je mehr ich flehe, je minder ich erlange. Wo Hermia ruhen mag, sie ist beglückt, denn sie hat Augen, deren Strahl entzückt. Wie wurden sie so hell? Durch Tränen? Nein. Dann müssten meine ja noch heller sein. Vor welchem Spiegel konnte ich mich vergessen, mit Hermias Sternenaugen mich zu messen? Doch was ist dies? Lysander, der hier ruht? Tot? Oder schlafend sehe ich doch kein Blut? Lysander, wenn ihr lebt, so hört, erwacht! Durchs Feuer lauf ich, wenn's dir Freude macht. Verklärte Helena, so zart gewebt, dass sichtbar sich dein Herz im Busen hebt. Wo ist Demetrius? Oh, der Verbrecher! Sein Name sei vertilgt, dies Schwert ein Rächer! Sprecht doch nicht so, Lysander! Sprecht nicht so! Liebt er schon eure Braut ein nun? Seid froh, sie liebt euch dennoch stets! Oh nein, wie reut mich die bei ihr verlebte träge Zeit! Nicht Hermia! Helena ist jetzt mein Leben! Wer will die Krähe nicht für die Taube geben? Der Wille wird von der Vernunft regiert! Mir sagt Vernunft, dass euch der Preis gebührt und lässt mich nun der Liebe tun und Wesen in goldner Schrift in euren Augen lesen. Weswegen ward ich so zum Hohn erwählt? Verdient ich es um euch, dass ihr mich quält? War's nicht genug, genug nicht, junger Mann, dass ich nicht einen Blick gewinnen kann, nicht einen holden Blick von dem Geliebten? Müsst ihr noch spotten mein, der tief Betrübten? Gehabt euch wohl! Allein ich muss gestehen, ich glaubt in euch mehr Edelmut zu sehen. Sie siehet Hermia nicht. So schlaf nur immer. Und nahtest du Lysandern doch dich nimmer. Wie nach dem Übermaß von Näschereien der Ekel pflegt am heftigsten zu sein. Mein Übermaß, mein Wahn, so flieh ich dich. Dich hasse jeder Hermia, am ärgsten ich. Nun strebt nach Helena mein Mut, Kraft, Sinn. Ihr nach, auf dass ich gleich ihr Herz gewinne. Thank you. Hilf. Lysander, hilf mir. Siehst du nicht die Schlange, die den Busen mir umfliegt? Weh mir, erbarmen. Welch ein Traum, mein Lieber. Noch schüttelt mich das Schrecken wie ein Fieber. Mir schien es eine Schlange fräß, mein Herz, und lächelnd sähst du meinen Todesschmerz, Lysander. Wie? Lysander, bist du fort? Lysander! Du hörst mich nicht? Lysander! Oh Gott! Kein Laut, kein Wort. Lysander! Wo bist du? Um der Liebe willen, sprich, wenn du mich hörst. Es bringt zur Ohnmacht mich. Lysander! Noch nicht. Nun sehe ich wohl, ich darf nicht weilen. Dich muss ich oder meinen Tod ereilen. Lysander! Lysander! Lysander! Sind wir alle beisammen? Aufsah. Ja. Und hier ist ein prächtig bequemer Platz zu unserer Probe. Dieser grüne Fleck, das soll unser Theater sein. Und diese Weißdornhecke, unsere Kammer zum Anziehen. Peters Grenz? Ja, was sagst du, lieber Sapramentszettel? Es kommen da Dinge vor in dieser Komödie von Pyramus und Thisbe, die nimmermehr gefallen werden. Erstens, Pyramus muss ein Schwert ziehen, um sich selbst umzubringen. Und das können die Damen nicht vertragen. Wie wollt ihr darauf antworten? Potzkuckuck, ja, ein gefährlicher Punkt. Ich glaube, wir werden am Ende doch das Todmachen auslassen müssen, wie? Aber nicht ein Tüttelchen. Ich habe einen Einfall, der alles gut macht. Schreibt mir einen Prolog und lasst den Prolog verblümt zu verstehen geben, dass wir mit unseren Schwertern ja gar keinen Schaden tun wollen und dass Pyramus nicht wirklich tot gemacht wird. Und zu mehr besserer Sicherheit sagt ihnen noch, dass ich Pyramus nicht Pyramus bin, sondern Zettel, der Weber. Das wird ihnen gleich die Furcht nehmen. Gut. Wir wollen einen solchen Prologus haben. Ja, aber werden die Damen nicht auch vor dem Löwen erschrecken? Aufrichtig gestanden, das fürchte ich auch. Ja, Meisters, es gibt ja kein grausameres Wildbret als so ein Löwe, wenn er lebendig ist. Wir sollten uns da vorsehen. Und deshalb muss ein anderer Prologus sagen, dass er kein Löwe ist. Ja, das ist richtig. Ihr müsst seinen Namen nennen. Und sein Gesicht muss durch des Löwen Hals gesehen werden. Ja, gut, so soll es auch sein. Aber da sind noch zwei harte Punkte. Nämlich den Mondschein in die Kammer zu bringen. Denn ihr wisst, Pyramus und Thisbe, die kommen beim Mondschein zusammen. Scheint der Mond in der Nacht, wo wir unser Spiel spielen? Ja, erscheint die Nacht. Gut, gut. Dann könnt ihr ja einen Flügel von dem großen Stubenfenster, wo wir spielen, einfach offen lassen. Und der Mond kann dann durch diesen Flügel hereinschalten. Ja, ja. Oder es könnte auch einer mit einem Dornbusch und einer Laterne herauskommen und sagen, er komme, die Person des Mondscheins zu defigurieren oder zu präsentieren. Ja, das ging auch. Aber da ist noch ein Punkt. Wir müssen in der großen Stube eine Wand haben. Den Pyramus und Thisbe, so sagt die Historie, die reden durch die Spalte einer Wand miteinander. Hier bringt mein Leben keine Wand hinein. Was sagst du, Zettel? Zettel, weiß ich. Einer oder der andere muss eben Wand vorstellen. Und lasst ihn ruhig ein bisschen Gips oder ein bisschen Kalk oder ein bisschen Mörtel an sich haben, um Wand zu bedeuten. Und lasst ihn seine Finger so halten und durch die Klinze sollen dann Pyramus und Thisbe wispern. Das geht. Ja. Ja, wenn das sein kann, ist alles gut. Kommt, setzt euch jeder Muttersohn und probiert eure Rollen. Pyramus, ihr fangt an. Wenn ihr eure Rede ausgeredet habt, so tretet hinter den Zaun. Und so jeder nach seinem Stichwort. Was für hausbackenes Volk macht sich hier bereit so nahe der Wiege unserer Königin? Wie, gibt's ein Schauspiel? Ich will Hörer sein, Mitspieler auch vielleicht, nachdem sie es fügt. Sprecht Pyramus, Thisbe tretet vor. Thisbe wie eine Blum, von Giften duftet süß. Duftet süß. So tut dein Atem auch, oh Thisbe, meine Zier. Doch horch, ich höre ein Stimm, es ist mein Vater Gwiss. Bleib eine Weile stehen, ich bin gleich wieder hier. Geht ab. Das sollt ihr nicht sagen, sondern machen. Ein seltenes Stück von einem Pyramus. Mit dem treibe ich meinen Spaß. Muss ich jetzt reden? Wie ein Frauenzimmer? Ja, zum Henker freilich müsst ihr. Ihr müsst wissen, er geht nur weg, um ein Geräusch zu sehen, das er gehört hat. Wird gleich wiederkommen. Umstrahlter Pyramus, an Farbe lilienweiß und rot wie eine Rose auf triumphierendem Strauch. Du munterer Juvenil. Juvenil? Juvenil. Du munterer Juvenil, der Männer Zier und Preis, treu wie das treueste Ross, das nie ermüdet auch. Ich will dich treffen an, glaub mir, bei Nickels Grab. Ninus Grab, ja. Ninus Grab. Aber das müsst ihr jetzt nicht sagen. Das antwortet ihr dem Pyramus. Ihr sagt euren ganzen Part auf einmal hier, Stichwörter und den ganzen Plunder. Pyramus, tretet auf. Ja. Euer Stichwort ist schon da gewesen. Es ist ermüdet auch. So treu wie's treueste Pferd, das nie ermüdet auch. Da habt ihr euren Esel, Pyramus. Kennt ihr Wenn noch? Thisbe ich wäre schön, so wäre ich einzig dein. So treulich, das wirklich. Es spukt hier. Ein Waldgeist und ein Mensch mit einem Eselkopf. Ich bitte euch, Meisters Laufmeisters, Hilfe! Nun jag ich euch und für euch kreuz und quer. Durch Dorn, durch Busch, durch Sumpf, durch Wald. Bald bin ich Pferd, bald Eber, Hund und Bär. Erschein als Wehrwolf und als Feuer bald. Wir grunzen wie an Wellen, Wurm und Flammen. Wie Eber, Pferd, Hund, Bär und Feuer zusammen. Warum laufen die weg? Das ist eine Schelmerei von ihnen, um mich graulich zu machen. Zettel, du bist verwandelt. Was sehe ich oberhalb deines Halses? Was siehst du denn? Siehst deinen eigenen Eselskopf, was? Gott behüte dich, Zettel! Gott behüte dich! Du bist transferiert! Fort! Ja. Ich merke ihre Schelmerei. Sie wollen einen Esel aus mir machen. Mir Angst einjagen, wenn sie können. Aber ich will hier nicht von der Stelle. Lass sie nur ausreißen, so schnell sie wollen. Ich werde hier auf und ab spazieren. Und singen. Singen. Damit sie sehen, dass ich mich nicht fürchte. Die den Sommer bringt, der Spatz, dort sei sich fein. Die Lerche, die sich lustig schwingt bis in den Himmel, nein. Weckt mich von meinem Blumenbett ein Engel? Der Kuckuck, der Grasemück so gern ins Nestchen heckt und lacht darob mit arger Tück und manchen Ehemann neckt. Denn sein Rufen soll eine gar gefährliche Vorbedeutung sein. Und wen juckt es nicht ein bisschen an der Stirne, wenn er sich Kuckuck grüßen hört? Ich bitte dich, du holder Sterblicher, sing noch einmal. Titania ist ganz verliebt in deine Melodie. Auch ist mein Auge bezaubert ganz von deiner Huldgestalt. Und dieser Liebreiz dein reizt meine Triebe. Beim ersten Blick zum Schwur, dass ich dich liebe. Ja, mich dünkt, Madame, wie sagten Sie, Satania? Titania, Sie können dazu nicht viel Ursache haben. Ja, und doch die Wahrheit zu sagen, halten ja Vernunft und Liebe heutzutage nicht viel Gemeinschaft. Ja, Geld, ich kann auch spaßen, wenn's drauf ankommt. Ja. Du bist so weise, wie du reizend bist. Das nun just auch nicht. Doch wenn ich Witz genug hätte, um aus diesem Wald zu kommen, Madame Titania, da hätte ich just so viel, als mir Not täte. Ja. Begehre nicht, aus diesem Hain zu fliehen. Du musst hier willig oder nicht verziehen. Was? Ich bin ein Geist von nicht gemeinem Stande. Ein ewiger Sommer ziert meine Lande. Aha. Und sieh, ich liebe dich. Drum folge mir. Ja. Ich gebe Elfen zur Bedienung dir. Sie sollen Perlen aus dem Meer dir bringen. Und wenn du leicht auf Blumen schlummerst, singen. Ich will vom Erdenstoffe dich befreien, dass du so luftig sollst wie Geister sein. Senfsamen? Bohnenblüte? Motte? Spinnweb? Und ich? Gefällig seid und dienstbar diesem Herrn. Hüpft, wo er geht und gaukelt um ihn her, sucht Aprikos ihm auf und Stachelbeer, Maulbeeren gebt ihm, Feigen, Purpurtrauben. Ihr müsst der Biene Honig, sag ihm rauben. Biene. Zur Kerze nehmt von ihr ein Wächsern Wein und steckt es an meines Glühwurms Schein. Zu leuchten meinem Freund Bett aus, Bett ein. Mit bunter Schmetterlinge Flügelein. Wehrt fächelnd ihm vom Aug den Mondenschein. Nun, Elfen, huldigt ihm und neigt euch fein. Heil dir, Sterblicher! Heil! Ich flehe euer Gnaden von ganzem Herzen um Verzeihung. Ich bitte um euer Gnaden Namen. Spinnweb. Ich wünsche näher mit Ihnen bekannt zu werden, guter Monsieur Spinnweb. Wenn ich mich in den Finger schneide, werde ich so frei sein, Sie zu gebrauchen. Ja? Und Ihr Name, ehrsamer Herr? Bohnenblüte. Ah, Bohnenblüte. Ich bitte Sie, empfehlen Sie mich Mama Hülse, Ihrer Frau Mutter, und Herrn Bohnenschot, Ihrem Herrn Vater. Ja. Guter Herr Bohnenblüte, auch mit Ihnen hoffe ich näher bekannt zu werden. Kommt, führt ihn hin zu meinem Heiligtum. Mich dünkt von Tränen blinke Lunas Glanz. Und wenn sie weint, weint jede kleine Blume um einen wild zerrissenen Mädchenkranz. Ein Zauber soll des Liebsten Zunge binden. Wir wollen still den Weg zur Laube finden. Ja. Mich wundert's, ob Titania erwachte. Und welch Geschöpf ihr kam in Augenschuss, darein sie sterblich sich verlieben muss. Da kommt mein Bote, ja? Nun, toller Geist, was spuken hier im Wald für Abenteuer? Herr, meine Fürstin liebt ein Ungeheuer. Sie lag im Schlaf versunken auf dem Moos, in ihrer heiligen Laube dunklem Schoß, als eine Schar von lumpken Handwerksleuten, die mühsam kaum ihr täglich Brot erbeuten, zusammenkommt und hier ein Stück probiert, so sie auf Theseus Hochzeitstag studiert. Der ungesalzenste von den Gesellen, den Pyramus berufen vorzustellen, tritt von der Bühne und wartet im Gesträuch. Ich nutze diesen Augenblick sogleich, mit einem Eselskopf ihn zu begaben. Nicht lange drauf, muss dies beantwortet haben. Mein Mime tritt heraus, kaum sehen die Hänse den Freund, als sie entfliehen wie wilde Gänse. An Dorn und Busch bleibt Hut und Ärmel stecken. Sie fliehen hindurch, berupft an allen Ecken. In solcher Angst trieb ich sie weiter fort. Nur Schätzchen Pyramus verharrte dort. Gleich musste nun Titania erwachen und aus dem Langohr ihren Liebling machen. Das geht ja über mein Erwachten schön. Doch hast du auch den Jüngling von Athen, wie ich dir aufdruck, mit dem Saft bestrichen? Oh ja, ich habe schlafend ihn beschlichen. Das Mädchen ruht neben ihm ganz dicht. Erwacht er, so entgeht sein Auge ihr nicht. Tritt her. Da kommt ja der Athener an. Das Mädchen ist es? Doch ein anderer Mann. Oh, könnt ihr so, weil ich euch liebe, schmälen? Den Todfeind solltet ihr so tödlich quälen. Noch mehr verdient, was ich von dir erfuhr. Denn fluchen sollte ich dir. Schalt dich nur. Erschlugst du mir, Lysandern, da er ruhte, so bat Demetrius dich ganz im Blute und töt auch mich. Hermia. Die Sonne liebt den Tag nicht treuer, steter als wie er mich. Nun wäre als Verräter entflohen, indes ich schlief? Oh nein, es kann nicht anders sein. Du mordetest in mir. So sieht ein Mörder aus. So krass, so stier. So sieht ein Erschlagener aus wie ich. Denn eure Grausamkeit durchbohrte mich. Was soll mir dies? Wo ist Lysander? Sprich, Gib ihn mir wieder, Freund, ich bitte dich. An einen Wahn verschwendst du deine Wut. Ich bin nicht schuldig an Lysanders Blut. Auch mag er wohl, so viel ich weiß, noch leben. Und geht's ihm wohl? Kannst du mir Nachricht geben? Und könnte ich's nun? Was würde mir dafür? Mich nie zu sehen. Dies Vorrecht schenke ich dir. Und so verlasse ich deine schnöde Nähe. Tot sei er oder nicht, mach, dass ich dich nicht sehe. Ihr Folgen ist vergebliches Bemühen in diesem Sturm. So will ich hier verziehen. Noch höher wird des Grames Not gesteigert, seit sich sein Schuldner Schlaf zu zahlen weigert. Vielleicht empfange ich einen Teil der Schuld, erwarte ich hier den Abtrag in Geduld. Was tatest du? Du hast dich ganz betrogen. Ein treues Auge hat den Liebessaft gesogen. Dein Fehlgriff hat den treuen Bund gestört und nicht den Unbestand zur Treu bekehrt. So sieht das Schicksal denn, dass gegen einen Treuen Millionen treulos Schwur um Schwur entweihen. Streif durch den Wald, behender als der Wind, und suche Helena, das schöne Kind. Sie ist ganz liebeskrank und blass von Wangen, von Seufzern, die ihr sehr ans Leben drangen. Geh, locke sie durch Täuschung her zu mir. Derweil sie kommt, bezaubere ich diesen hier. Ich eil, sieh, wie ich eil, so fliegt vom Bogen des Tataren Pfeil. Blume mit dem Purpurschein, die Cupidos Pfeile weihen, senk dich in sein Aug hinein. Wenn sich Helena stellt ein, dass sie glorreich ihm erscheinen, wie Cythea im Sternenrein. Wachst du auf, wenn sie dabei? Bitte, dass sie hilfreich sei. Hauptmann unserer Elfenschar, hier stellt Helena sich dar. Der von mir gesalbte Mann fleht um Liebeslohn sie an. Wollen wir ihr Wesen sehen? Oh, ihr tollen Sterblichen! Tritt beiseite, erwachen muss von dem Lärm Demetrius. Wenn dann zwei um eine freien, das wird erst ein Hauptspaß sein. Gegen Sachen graus und wund freue ich mich von Herzensgrund. Pflegt Spott und Hohn in Tränen sich zu kleiden. Wie? Glaubst du denn, ich huldige dir zum Hohn? Sieh, wenn ich schwöre, wein ich. Solchen Eiden dient zur Beglaubigung ihr Ursprung schon. Kannst du des Spottes Reden wohl verklagen, die an der Stirn des Ernstes Siegel tragen? Stets mehr, Lysander, wird dein Schalk mir kund. Beschwurst du nicht mit Hermia so den Bund? Verblendung war's, mein Herz ihr zu versprechen. Verblendung nenn ich's jetzt, den Schwur zu brechen. Demetrius liebt sie, dich liebt er nicht. Helena, schönste Göttin meiner Wahl, womit vergleiche ich deine Augenstrahlen? Kristall ist trübe. O, wie reifend schwellen die Lippen dir zwei küssende Morellen. Und jenes dichte Weiß des Taurus Schnee, vom Ostwind reingefächelt wird zur Krähe, wenn du die Hand erhebst. Lass mich dies Siegel der Wonne küssen, aller Reinheit Spiegel. O Schmach, Hölle, ich sehe ihr alle, seid zu eurer Lust zu plagen mich bereit. Als Nebenbuhler liebt ihr Hermia, wetteifern nun, verhöhnt ihr Helena. Ein tapferes Stück, ein männlich Unternehmen durch Spott, ein armes Mädchen zu beschämen, ihr Tränen abzulocken. Quält ein Weib, ein edler Mann wohl nur zum Zeitvertreib. Demetrius, du bist nicht bieder. Sei's. Du liebst ja Hermia. Weiß, dass ich es weiß. Hier sei von Herzensgrund in Güt und Frieden an Hermias Huld mein Anteil dir beschieden. Tritt deine nun an Helena mir ab. Ich lieb und will sie lieben bis ans Grab. Ihr losen Schwätzer, wie es noch keine gab. Nein, Hermia mag ich nicht. Behalt sie, Liebe. Liebt ich sie je? Die Lieb ist längst vorüber. Mein Herz war dort nur wie im fremden Land. Nun hat's zu Helena sich heimgewandt, um da zu bleiben. Glaub's nicht, Helena. Tritt nicht der Treu, die du nicht kennst, zu nah. Du möchtest sonst vielleicht es teuer büßen. Da kommt dein Liebchen, geh sie zu begrüßen. Die Nacht, die uns der Augendienst entzieht, macht, dass dem Ohr kein leiser Laut entflieht. Mein Aug war's nicht, das dich, Lysander, fand. Mein Ohr, ich dank ihm, hat die Stimme erkannt. Doch warum musstest du so von mir eilen? Den Liebe fordres, warum soll der weilen? Ja, welche Lieb war's, die von mir dich trieb? Hier, Helena ist schuld, dass ich nicht blieb. Ach, was suchst du mich? Tat ich's dir noch nicht kund, mein Hass zu dir sei meines Fliehens Grund. Ihr sprecht nicht, wie ihr denkt. Es kann nicht sein. Ah, sie stimmt auch in die Verschwörung ein. Nun merk ich's. Alle drei verbanden sich zu einer falschen Posse gegen mich. Feindselige Hermia, undankbares Mädchen. Sind alle Heimlichkeiten, die wir teilten, der Schwester treu gelübde? Jene Stunden, wo wir den raschen Tritt der Zeit verwünscht, weil sie uns schied. Oh, alles nun vergessen? Und nun zerreißt du so die alte Liebe, gesellst dem Hohne deiner armen Freundin zu Männern dich? Ich höre erstaunt die ungestümen Reden. Ich höhn euch nicht. Es scheint, ihr höhnet mich. Habt ihr Lysander nicht bestellt, zum Hohn mir nachzugehen, zu preisen mein Gesicht? Und euren anderen Buhlen, den Demetrius, der eben jetzt mich noch mit Füßen stieß. Habt ihr den nicht bestellt, mich Göttin, Nymphe, wunderschön zu nennen? Und köstlich, himmlisch. Warum sagt er das mir, die er hasst? Und warum schwört Lysander die Liebe ab, die ganz die Seele ihm füllt? Und bietet mir, man denke nur, sein Herz? Als weil ihr ihn gereizt, weil ihr's gewollt. Bin ich schon nicht so in der Gunst wie ihr, mit Liebe so umkettet, so beglückt. Ihr solltet mich bedauern, nicht verachten. Ich kann mir nicht erklären, was ihr meint. Schon recht. Beharrt nur. Heuchelt ernste Blicke und zieht Gesichter hinterm Rücken mir. Wer Mitleid, Huld und Sitte noch in euch? Ihr machtet so mich nicht zu eurem Ziel. Doch lebet wohl. Zum Teil ist's meine Schuld. Bald wird Entfernung oder Tod sie büßen. Bleib, holde Helena, und hör mich an. Mein Herz, mein Leben, meine Helena. Oh, herrlich. Lysander, höhne sie nicht so. Und gilt ihr Bitten nicht, so kann ich zwingen. Nicht mehr erzwingen, als was sie erbittet. Dein Drohen ist kraftlos wie ihr schwaches Flehen. Dich lieb ich, Helena. Bei meinem Leben, ich liebe dich und will dies Leben wagen, der Lüge den zu zeihen, der widerspricht. Ich sag, ich liebe dich weit mehr als er. Ach, sagst du, dass Demetrius so komm, beweis es auch. Aufkomm! Lysander, wohin zielt dies alles? Fort, Katze, Klette, Missgeschöpf, lass los, sonst schleudere ich dich wie eine Natter weg. Wie wurdet ihr so wild? Wie so verwandelt mein süßes Herz? Ich? Ich, dein Herz? Fort, fort hinweg, Zigeunerin, fort, verhasstes Gift. Ihr scherzet nicht? Ja, wahrlich. Und ihr auch. Demetrius, ich halte dir mein Wort. Ich hätte es schriftlich gern von deiner Hand. Dich hält eine schwache Hand. Ich trau dir nicht. Wie? Sollte ich sie verwunden? Schlagen? Töten? Hass ich sie schon, will ich kein Leid ihr tun. Welch größer Leid könnt ihr mir tun als hassen? Mich hassen? Und warum? Was meint mein Liebster? Bin ich nicht Hermia? Seid ihr nicht Lysander? Ich bin so schön noch, wie ich eben war. Ihr liebtet über Nacht mich, doch verließt ihr mich über Nacht. Und muss ich also glauben, verhüten es die Götter, ihr verließt im Ernste mich? Im Ernst, so wahr ich lebe. Und nie begehr ich wieder, dich zu sehen. Weh mir! Oh, du Gauklerin, du Blütenwurm, du Liebesdiebin, was? Du kamst bei Nacht, stahlst meines liebsten Herrn? Schön, meiner Treu, hast du nicht eine Spur von Scham? Zwingst so zu harten Reden meine sanften Lippen? Du Marionette, pfui, du Puppe, du... Wie? Puppe? Nun wird ihr Spiel mir klar. Sie hat ihn unseren Wuchs vergleichen lassen, ich merke schon, auf ihre Höhe getrotzt. Und stehst du nun so groß bei ihm in Gunst, weil ich so klein, du bunte Bohnenstange? Wie klein bin ich? Nicht gar so klein, dass nicht dir meine Nägel an die Augen reichen. Jern! Ich bitte euch, wenn ihr schon mich höhnt, beschirmt mich doch vor ihr. Nie war ich böse, bin keineswegs geschickt zur Zänkerin. Ich bin so feig wie irgend nur ein Mädchen. Verwehrt ihr, mich zu schlagen? Denket nicht, weil sie ein wenig kleiner ist als ich. Ich nehme es mit ihr auf. Oh, schon wieder kleiner. Oh, seid gute Herren ja nicht böse auf mich. Ich habe euch immer lieb gehabt, habe niemals etwas ausgeplaudert, niemals euch gekränkt. Nur, dass ich dem Demetrius zuliebe, ihm eure Flucht in diesen Wald verriet. Er folgte euch, aus Liebe folgte ich ihm. Er aber schalt mich weg und drohte mich zu schlagen, stoßen, ja zu töten gar. Und nun, wo ihr mich ruhig gehen lasst, so trage ich meine Torheit heim zur Stadt und folge euch ferner nicht. Gut, zieht nur hin. Wer hindert euch daran? Ein töricht Herz, das ich zurückkehren lasse. Wie, bei Lysander? Bei Demetrius. Sei ruhig, Helena. Sie soll kein Leid dir tun. Ihr seid zu dienstgeschäftig, guter Freund. Zugunsten der, die euren Dienst verschmäht. Lass mir sie gehen. Sprich nicht von Helena. Nimm nicht Partei für sie. Vermissest du dich im geringsten, lieb ihr zu bezeigen, so sollst du's büßen. Ich bin frei. Nun komm zum Kampf, wofern du's wagst. Lass sehen, wes Recht an Helena, ob deins, ob meines gilt. Dir folgen? Nein. Ich halte Schritt mit dir. Nun, Fräulein, ihr seid schuld an all dem Lärm. Ei, bleibt doch stehen. Nein. Nein, ich trau euch nicht. Mit euch allein dankt mir für mein Gesicht. Sind eure Hände hurtiger zum Raufen, so hab ich längere Beine doch zum Laufen. Ich staun und weiß nicht, was ich sagen soll. Ach, ich laufe ihnen nach. Droll, Droll, du unbedacht. Stets irrst du dich, wenn's Schelmenstreiche nicht voll Absicht sind. Ich irrte diesmal. Glaubt mir, Fürst der Schatten. Gabt ihr denn nicht von dem bestimmten Mann mir die Athenertracht als Merkmal an? Und so weit bin ich ohne Schuld, dass jener, Fürst Oberon, doch wirklich ein Athener. Und so weit bin ich froh, dass so sich's fügt, weil dieser Balgerei mich sehr vergnügt. Du siehst zum Kampf bereit, die Hitzgen Freier. Drum eile, Droll, wirf einen nächtigen Schleier, bedecke die gestirnte feste Rege mit Nebeln, locke sie auf falsche Wege. Bald borg die Stimme vom Demetrius und reize keck Lysandern zum Verdruss. Bald Schimpf und Höhne wieder wie Lysander und bringe so sie weiter auseinander, bis beider Stirn ein Schlaf, der schier dem Tode gleicht, mit dichter Schwing und bleiernem Tritt beschleicht. Zerdrück dies Kraut dann auf Lysanders Augen. Die Zauberkräfte seines Saftes taugen, von allem Wahn sie wieder zu befreien und den gewohnten Blick ihm zu verleihen. Wenn sie erwachen, ist, was sie betrogen, wie Träum und eitel Nachtgebild entflogen. Derweil dies alles deine Sorgen sind, bitt ich Titania um ihr indisch Kind. Ich bann ihr vom betörten Augenlide des Unholds Bild, und alles werde Friede. Mein Elfenfürst, wir müssen eilig machen. Die Nacht teilt das Gewölk mit schnellen Drachen. Auch schimmert schon des Morgens Herold dort, und seine Nähe scheucht ihre Geister fort. Doch wir sind Geister anderer Region. Oft jagt ich mit Aurorens Liebling schon. Darf wie ein Weidmann noch den Wald betreten, wenn flammend sich des Ostens Pforten röten. Doch zaudere nicht, sei schnell vor allen Dingen. Wir können dies vor Tage noch vollbringen. Hin und her, hin und her! Führ ich hin und her. Land und Städte scheuen mich sehr. Kobold, führ sie hin und her. Hier kommt Lysander. Ich spiele Demetrius. Demetrius, wo bist du? Stolzer du. Ihr Schurk. Bloßen Degen, mach nur zu! Ich komme schon. So lass uns miteinander auf ebenen Boden gehen. Antworte doch, Lysander. Ausreißer, Memme, liefst im Nebel fort? In welchem Busche steckst du? Sprich ein Wort. Das ist der andere, dem bin ich, Lysander. Du Memme, forderst hier raus die Sterne. Erzählst dem Busch, du fürchtest gar so gerne und kommst doch nicht. Komm her, Bürschchen, komm. Ich geb die Rute dir. Beschimpft ist der dagegen, dich nur zieht. Hey, bist du dort? Folg mir, Demetrius! Zum Kampf ist dies kein Ort! Demetrius! Demetrius! Stets zieht er vor mir her, mit lautem Drohen. Komm ich, wohin er ruft, ist er entflohen. Behemder ist Demetrius im Lauf als ich. Ich folgte ihm schnell, doch schneller mied er mich. So dass ich fiel auf dunkler, rauer Bahn und hier nun ruhen will. Holder Tag, brich an. Sobald mir nur dein graues Licht erscheint, räch ich den Hohn und strafe meinen Feind. Schlaf ein. Kommst du nicht? Bleib stehen, Lysander. Sieh mir ins Gesicht. Ich merke wohl, von einem Platz zum anderen entgehst du mir und lässt umher mich wandern. Wo bist du nun? Hierher, komm! Ich bin hier! Du neckst mich nur. Doch zahlst du's teuer mir, wenn jeder Tag dich mir vors Auge bringt. Jetzt zieh nur hin, weil Müdigkeit mich zwingt, mich hinzustrecken auf dies kalte Kissen. Frühmorgens werde ich dich zu finden wissen. Nun schlaf auch du. O träge lange Nacht, verkürze dich. Und Tageslicht, lass mich nicht länger schmachten. Zur Heimat führe weg von diesen mich, die meine arme Gegenwart verachten. Schlaf, der oft dem Grame Linderung leiht, entziehe mich mir selbst auf kurze Zeit. Drei nur? Fehlt eins noch hier. Zwei von jeder Art macht vier. Seht, sie kommt ja, wie sie soll. Auf der Stirn Verdruss und Groll. Amor steckt von Schalkheit voll, macht die armen Weiblein toll. Wie matt, wie krank, zerzaust von Dornensträuchen, vom Tau beschmutzt und tausendfach in Not. Ich kann nicht weitergehen, nicht weiter schleichen. Mein Fuß vernimmt nicht der Begier Gebot. Hier will ich ruhen. Und soll's ein Treffen geben? O Himmel, schütze mir Lysanders Leben. Auf dem Grund schlaft gesund miteinander. Dir, Lysander, gießen will heimlich still ich aufs Aug die Arznei. Wirst du wach, oh, so lach freundlich der, die vorher du geliebt, und bleib ihr treu. Dann geht es, wie das Sprüchlein rühmt, gibt jedem das, was ihm geziemt. Hans nimmt sein Gretchen, jeder sein Mädchen, findet seinen Deckel jeder Topf, und allen geht's nach ihrem Kopf. Sie hörten die ersten drei Akte von Ein Sommernachtstraum von William Shakespeare, eine Produktion des Hessischen Rundfunks 1953. In den Rollen Hermia, Julia Costa, Helena, Inge Langen, Theseus, Rolf Müller, Egeus, Rudolf Ried, Lysander, Erik Schumann, Demetrius, Ernst Lothar, Zettel, Fritz Raymond, Droll, Hans Weicker und vielen anderen. Komposition Karl Orff, Regie Ulrich Lauterbauch.